3 Abendstudio. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Hörspieltermin des heutigen Abends ist der großen brasilianischen Autorin Clarice Lispector gewidmet. Clarice Lispector wuchs als Tochter jüdischer Einwanderer aus der Ukraine im Nordosten Brasiliens auf und veröffentlichte mit 17 Jahren 1942 ihren ersten Roman »Nahe dem wilden Herzen«. 1977, im Jahr ihres Todes, wurde ihr letzter großer Text veröffentlicht. Die Sternstunde, heute hier als Hörspiel zu hören, in der Bearbeitung von Ursula Ruppel. Die Geschichte eines Mädchens aus dem Nordosten Brasiliens erzählt aus der Perspektive des Autors Rodrigo, der sie gerade als Figur in seinem Roman erfindet. Hinter der Figur des Autors Rodrigo wiederum steht die Autorin Lispector. Das Ganze ist also mehr eine Geschichte über das Erzählen, die Imagination und das Schreiben, obwohl Makkabäa, so heißt das Mädchen, den Hauch einer Liebesgeschichte erlebt. Wer sich für die Autorin Clarice Lispector und ihr Schreiben interessiert, kann dann im Anschluss an das Hörspiel einen Essay von Ursula Ruppel zu diesem Thema hören. Er steht unter dem Titel »Sein, was ich gewesen wäre und nicht geworden bin«. Doch nun das Hörspiel. Alles auf der Welt begann mit einem Ja. Ein Molekül sagte zu einem anderen Molekül Ja. Und das Leben wurde geboren. Ein Molekül sagte zu einem anderen Molekül Ja. Und das Leben wurde geboren. Aber vor der Vorgeschichte war die Vorgeschichte der Vorgeschichte. Und es war das Nie und es war das Ja. Das war immer da. Das war immer da. Ich weiß nicht, wie oder was. Ich weiß nicht, wie oder was. Ich weiß aber, dass das Weltall nie begann. Die Sternstunde. Die Sternstunde von Clarice Lispector. Von Clarice Lispector. Wie am Anfang beginnen, wenn die Dinge vor dem Geschehen geschehen. Wenn es schon vor der Vorvorgeschichte die apokalyptischen Ungeheuer gab. Mimetismus. Wenn diese Geschichte nicht existiert, wird sie nun allmählich existieren. Denken ist eine Handlung. Fühlen ist ein Tatbestand. Beide zusammen bin ich. Bin ich. Der ich schreibe, was ich gerade schreibe. Was ich gerade schreibe. Mimetismus? Wie kommt es, dass ich alles weiß, was noch kommen wird? Und dass ich es noch nicht weiß? Da ich es noch nie gelebt habe. Wer lebt, weiß. Ich habe nämlich auf der Straße von Rio de Janeiro den Blick eines Mädchens aus dem Nordosten aufgefangen. Dieser rasche Blick hat sie mir mit Haut und Haaren ausgeliefert. Abgesehen davon, dass ich als Junge im Nordosten aufgewachsen bin, kenne ich mich aus, weil ich lebe. Wer lebt, weiß, selbst ohne zu wissen, dass er weiß. Die Geschichte, die natürlich wahr ist, obgleich ich sie erfinde, soll etwa 6 Personen haben. Und ich bin eine der wichtigsten. Versteht sich. Ich. Rodrigo S.M. Eine Erzählweise nach altem Rezept. Denn ich möchte weder modisch klingen, noch der Originalität zuliebe modische Mätzchen erfinden. Daher werde ich gegen meine Gewohnheit eine Geschichte versuchen mit Anfang, Mitte und Grand Final, gefolgt von Schweigen und strömendem Regen. Ave Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Ich weiß, dass es Mädchen gibt, die ihren Körper verkaufen. Ihren einzigen wirklichen Besitz. Für ein gutes Abendessen statt eines Wurstbrotes. Aber die Person, von der ich sprechen werde, hat kaum einen Körper zu verkaufen. Niemand will sie. Sie ist Jungfrau und harmlos. Sie fehlt niemandem. Übrigens. Das entdecke ich jetzt. Fehle auch ich niemandem im Geringsten. Und das, was ich erzähle, würde auch ein anderer erzählen. Ein anderer Schriftsteller. Ja, aber es müsste ein Mann sein. Denn eine schriftstellernde Frau wird leicht weinerlich und sentimental. Ja, denn eine schriftstellernde Frau wird leicht weinerlich und sentimental. Wie am Anfang, so auch am Ende und in Ewigkeit. Mir fällt ein, dass es eine Zeit gab, in der ich betete, um meinen Geist zu erwärmen. Das Gebet war ein Mittel, um stumm und versteckt vor allen mein Selbst zu erreichen. Wenn ich betete, berührte ich das Innere meiner Seele. Amen. Und dies ist alles, was ich je erlangen kann. Amen. Amen. Aber ich will das Wort nicht ausschmücken. Ich beschränke mich darauf, bescheiden, aber ohne viel Aufhebens von meiner Bescheidenheit zu machen, was ja keine Bescheidenheit mehr wäre. Ich beschränke mich darauf, die unbedeutenden Abenteuer eines Mädchens in einer ganz gegen sie gerichteten Stadt zu erzählen. Maccabea. Übrigens ist das Material, über das ich verfüge, spärlich und reichlich harmlos. Meine Informationen über das Mädchen sind dürftig und wenig aufschlussreich. Informationen, die mich mühsam aus mir selbst erreichen. Mithin braves Handwerk. Ach, wie angstvoll ist der Anfang. Wie angstvoll ist der Anfang. Dabei kenne ich noch nicht einmal ihren Namen. Maccabea. Über eines allerdings bin ich mir sicher. In dieser Erzählung wird es um etwas sehr Heikles gehen. Um die Erschaffung eines ganzen Menschen. Mit Sicherheit so lebendig wie ich selbst. Nehmt euch dieser Person an. Denn in meiner Macht steht es nur, sie euch zu zeigen, damit ihr sie auf der Straße erkennt. Wie sie mager und schwerelos leichtfüßig daherkommt. Maccabea la riches. Mir ist nicht behaglich zumute. Um von ihr zu sprechen, darf ich mich tagelang nicht rasieren und muss mir dunkle Augenringe zulegen, weil ich wenig schlafe und darf nur aus reiner Erschöpfung einnicken. Außerdem trage ich alte, zerschlissene Kleidung. All das, um zu sein wie sie, die ich offenbar so genau kenne. Rua Duacro? Ich lebe ja mit ihr. Ich sehe sie, sich im Spiegel betrachten. Rio de Janeiro. Und im Spiegel erscheint mein müdes, bärtiges Gesicht. So sehr sind wir auswechselbar. Es besteht kein Zweifel, dass sie ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Hier ein Detail. Es handelt sich um ein junges Mädchen, das sich nie nackt gesehen hat, weil es Scham empfand. Scham aus Schamgefühl oder weil es hässlich ist? Ich muss mich fragen, wie ich mit so vielen Details zurechtkomme. Jedenfalls ist es eine Leidenschaft. Jedenfalls ist es eine Leidenschaft von mir, der andere zu sein. In diesem Fall die andere. Ich bin fertig. Sie war unfähig. Unfähig für das Leben. Ihr fehlte das Geschick, geschickt zu sein. Und zwar so sehr, dass sie kaum ein Wort zu ihrer Verteidigung hervorbrachte, als der Firmenchef der Flaschenzugvertretung ihr brutal eine Brutalität, die sie mit ihrem törichten Gesichtsausdruck herauszufordern schien. Ihr brutal ankündigte, er würde ab dem nächsten Monat nur noch ihre Kollegin Gloria weiter beschäftigen, denn sie vertippe sich zu oft und verschmiere im Übrigen unaufhörlich die Bogen. Sie sind fertig? Da reiht sich ein Fehler an den anderen. Ich habe mich genau an die Vorlage gehalten. Aber die Vorlage war Ihr eigenes Stenogramm. Ja. Also können Sie auch nicht stenografieren. Ich gebe mir Mühe. Das hat wenig Sinn, solange Sie die Orthographie nicht beherrschen. Ganz zu schweigen von der Interpunktion. Was soll ich tun? Was Sie tun sollen, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich will Ihnen sagen, was Sie hätten tun sollen. Sie hätten zu Hause bleiben sollen im Sertau, statt sich in der Großstadt herumzutreiben. Sie ging auf die Toilette, um allein zu sein. Denn sie war völlig verstört. Mechanisch betrachtete sie sich im Spiegel, der über dem schmutzigen, rissigen Waschbecken hing, das voller Haare war, was mit ihrem Leben so gut übereinstimmte. Es wollte ihr scheinen, als werfe der Spiegel keinerlei Bild zurück. Sollte ihre leibhaftige Existenz verschwunden sein. Doch sogleich verflog ihre Sinnestäuschung. Und sie sah das durch den gewöhnlichen Spiegel ganz entstellte Gesicht. Die Nase riesig, wie die eines Clowns mit Pappnase. So jung und schon so rostig. Lass mich in Ruhe. Warum schließt du dich ein? Darum. Gab's Ärger? Ich kann gehen. Du kannst gehen? Raimundo hat mich entlassen. Entlassen? Warum denn? Warum? Es ist eben so. Und jetzt lass mich in Frieden. Sie war Erbteil des Sertau von Alagoas, vollkommen rachitisch auf die Welt gekommen. Dort, wo der Teufel seine Stiefel verloren hat, waren ihr im Alter von 2 Jahren die Eltern weggestorben an bösartigem Fieber. Die Tante, ihre einzige Verwandte auf der Welt, gab ihr Kopfnüsse auf den Schädel mit seinen infolge Kalziummangels weichen Knochen. Sie schlug sie nicht nur wegen der dabei empfundenen Sinneslust. Die Tante hatte aus Ekel nicht geheiratet. Sondern auch, weil sie es als ihre Pflicht auffasste, zu verhindern, dass das kleine Mädchen nach dem Vorbild gewisser Dirnen eines Tages in den Straßen Zigaretten rauchend auf Männer wartete. Obwohl bei der Kleinen keinerlei Anzeichen zu beobachten waren, dass sie in Zukunft eine Straßendirne werden würde. Dann, warum weiß man nicht, waren sie nach Rio gekommen. Das unglaubliche Rio de Janeiro. Die Tante hatte ihr eine Stellung besorgt, schließlich starb sie. Und das jetzt vereinsamte Mädchen hauste in einem Zimmer der Rua do Acro mit ihrer Kollegin Gloria. Was ist denn das? Soll das bedeuten, dass dem Leben des Mädchens eine glänzende Zukunft beschieden sein würde? Ich freue mich über die Möglichkeit und werde alles dafür tun, damit sie sich verwirklicht. Was hast du denn jetzt vor? Vielleicht kann ich etwas anderes finden. Vielleicht, ja. Aber woher willst du das Geld für die Miete nehmen? Die wirst du ja nicht nur vielleicht, sondern bestimmt zahlen müssen. Das hat doch noch einen ganzen Monat Zeit. Jedenfalls wird die Alte dich rausschmeißen, wenn sie ihr Geld nicht sieht. Rua do Acro. Was für ein Ort. Die fetten Ratten der Rua do Acro. Dorthin gehe ich nicht. Denn vor diesem grauen Stück dreckigen Lebens empfinde ich unverhohlenen Abscheu. Und wenn ich eine Anzeige aufgebe? In Rio? Was willst du denn reinschreiben mit deiner Anzeige? Ich weiß nicht. Fällt dir nichts ein? Stenotypistin ohne Stenografiekenntnisse sucht gut bezahlte Stellung, oder was? Du bist gemein. Du verschwendest dein Geld. Niemand außer dir selbst wird diese Anzeige lesen. Vielleicht sieht Raimundo sie und stellt mich wieder ein. Manche haben es und manche haben es nicht. Es ist sehr einfach. Das Mädchen hatte es nicht. Was hatte sie nicht? Einfach nur das. Sie hatte es nicht. Sie dachte, sie würde streng bestraft werden und sogar Gefahr laufen zu sterben, falls sie sich wohl fühlte. Daher verteidigte sie sich gegen den Tod durch ein Leben auf niederer Ebene und verbrauchte wenig von ihm, damit es nicht endete. Diese Sparsamkeit verlieh ihr etwas an Sicherheit. Tiefer als auf den Boden kann man nicht fallen. Wenn sie schlief, träumte sie manchmal, die Tante schlüge ihr auf den Kopf. Oder sie träumte seltsamerweise von geschlechtlichen Dingen. Wenn sie erwachte, fühlte sie sich schuldig, ohne zu wissen, warum. Vielleicht, weil das, was gut ist, verboten sein musste. Schuldig und befriedigt. Aufgrund der Zweifel fühlte sie sich besonders schuldig und betete mechanisch drei Ave Marias, Amen, Amen, Amen. Betete, aber ohne Gott. Sie wusste nicht, wer er war. Folglich existierte er nicht. Lass das und beeil dich, wir kommen zu spät. Was soll ich denn anziehen? Was du gestern auch anhattest, ist doch egal. Leihst du mir deinen Lippenstift? Nur wenn du jetzt endlich aufstehst und dich beeilst. Ich will nicht wegen dir auch noch meinen Job verlieren. An anderen Tagen, wenn sie nicht morgens schon stritten, stellten sie in aller Früh Radio Rologio an, das die genaue Zeit- und Kulturnachrichten sendete. Jeden verstreichenden Minutentropfen. Das war vollendetes Radio. Denn die Sendung brachte zwischen den Zeittropfen kurze Belehrungen. Auf diese Weise lernte sie, dass Kaiser Karl der Große in seinem Land Carolus genannt wurde. Caruso sang Una furtiva lacrima. Wenn ich zögere, die Dinge geschehen zu lassen, die ich in Umrissen voraussehe, so weil ich von dieser Alagoanerin mehrere Porträts entwerfen muss. Ich vergaß zum Beispiel zu sagen, dass die Stenotypistin nie Geschenke bekommen hatte. Übrigens braucht sie auch nicht viel. Doch an diesem Tag sah sie etwas, was sie einen kurzen Augenblick begehrte. Ein Buch, das ihr Chef, der Literaturliebhaber Signor Raimundo, auf dem Tisch hatte liegen lassen. Der Titel lautete: Erniedrigte und Beleidigte. Sie wurde nachdenklich. Vielleicht hatte sie sich zum ersten Mal in eine Gesellschaftsklasse eingereiht. Sie verließ das düstere Büro, stand draußen in der dämmerigen Luft und stellte fest, dass es jeden Tag zur selben Zeit genau dieselbe Zeit war. Unausweichlich funktioniert die große Uhr der Zeit. Ja, zu meiner Verzweiflung. Jeden Tag die gleichen Stunden. Am Abend dieses Tages, der auf die Kündigung folgte, durch die das dünne Eis ihrer Existenz endgültig einzubrechen drohte, an diesem Abend des 7. Mai, begegnete sie dem allerersten Freund in ihrem Leben. Dabei schlug ihr Herz, als hätte sie einen flatternden Vogel verschluckt. Der junge Mann und sie blickten einander an und erkannten sich als Menschen aus dem Nordosten, Tiere derselben Gattung, die einander beschnüffelten. Er trocknete sich das regennasse Gesicht mit den Händen. Er trat auf sie zu und... Wenn Sie mir verzeihen wollen, Fräulein, darf ich Sie zu einem Spaziergang auffordern? Ja? Ich muss noch etwas für das Verständnis der Geschichte sehr Wichtiges hinzufügen. Sie wird vom klagenden Geigenton eines hageren Mannsbildes direkt an der Straßenecke begleitet. Sein Gesicht ist gelblich und eingefallen, als sei er schon gestorben. Und vielleicht ist er es auch. Gehen wir dort lang! Weg von dem Alten und seinem Gejammer. Ja. Und wenn Sie mir verzeihen wollen, wie ist wohl Ihr Name? Makkabäer. Wie bitte? Makkabäer. Verzeihen Sie, das klingt wie eine Krankheit. Eine Hautkrankheit. Auch ich finde ihn komisch. Aber meine Mutter hat ihn mir gegeben wegen einem Gelübde. Sie hat unserer lieben Frau vom guten Tod versprochen, mich Makkabäer zu nennen, wenn ich durchkäme. Bis ich ein Jahr alt war, rief man mich nicht, weil ich keinen Namen hatte. Mir wäre es lieber gewesen, nie gerufen zu werden, statt einen Namen zu bekommen, den niemand hat. Aber dann ist scheint's alles gut gegangen. Wie Sie sehen, bin ich durchgekommen. So ist es. Ich habe bereits nachdrücklich gewarnt, es handelt sich um Groschenliteratur, obgleich ich mich weigere, irgendwie Mitleid zu zeigen. Beim zweiten Treffen fiel feiner Regen, der sie bis auf die Haut durchnässte. Du verstehst dich auch nur aufs Regnen. Entschuldige. Gutes Benehmen ist das beste Erbe. Für mich ist das beste Erbe viel Geld. Aber eines Tages werde ich steinreich sein. Ich bin sehr intelligent. Ich werde einmal Abgeordneter werden. Ich, Olimpico de Jesus Moreira Chavez. Bestimmt. Aber jetzt bist du Arbeiter. Am liebsten wäre ich Stierkämpfer. Kannst du Blut sehen? Der Stier tut mir jedenfalls nicht leid. Was ich sagen werde, können anspruchsvolle und verwöhnte Geister nicht aufnehmen, denn es wird ganz nackt sein. Erwartet daher im Folgenden keine Sterne. Nichts wird funkeln. Es handelt sich um eine undurchsichtige und ihrer Natur nach von allen verachtete Materie. Es fehlt der Geschichte nämlich an einer sangbaren Melodie. Ihr Rhythmus gerät mitunter aus dem Takt. Ich frage mich sogar, ob ich der Zeit vorauseilen und gleich einen Schluss entwerfen soll, der, wenn meine schwachen Kräfte es erlauben, großartig geraten soll. Ich weiß indessen selbst noch nicht, wie all dies enden wird. Denn ich habe Angst. Bevor diese Stenotypistin in mein Leben trat, war ich sogar ein halbwegs zufriedener Mensch, trotz des geringen Erfolgs meiner Literatur. Alles stand gewissermaßen so gut, dass es sehr schnell schlecht werden konnte. Denn was voll ausreift, kann leicht verfaulen. Wird, was ich erzählen will, süßlich sein? Beim dritten Treffen sagte der junge Mann, der den letzten dünnen Lack guter Erziehung, die sein Stiefvater ihm mühsam hatte angedeihen lassen, verloren hatte. So ist das. So ist was? Ich sagte nur, so ist das. Aber so ist das was? Reden wir von etwas anderem, du verstehst mich nicht. Was denn verstehen? Heilige Maria Makkabäa, wechseln wir endlich das Thema. Worüber sollen wir denn reden? Zum Beispiel von dir. Von mir? Was erschreckt dich daran? Bist du nicht ein Mensch? Menschen reden von Menschen. Ich schwöre, dass ich nichts für sie tun kann. Ich versichere, dass ich, könnte ich es, die Dinge verbessern würde. Ich finde nicht, dass ich sehr viel Mensch bin. Alle Welt ist Mensch, Herr des Himmels. Daran habe ich mich noch nicht gewöhnt. Woran hast du dich noch nicht gewöhnt? Ach, ich kann's nicht erklären. Und nun? Hast du Gloria gesehen? Vorhin an der Bushaltestelle, als du mich abgeholt hast. Nein. Was ist mit ihr? Ich wohne mit ihr zusammen. Und? Weiter? Nichts weiter. Hör zu, ich gehe jetzt. Du bist wirklich unmöglich. Ich kann eben nur unmöglich sein. Hör auf zu reden. Du redest nur Unsinn. Ihr Leben ist kümmerlich. Ja. Doch warum fühle ich mich schuldig? Und suche mich von der Last zu befreien, nichts Konkretes zum Wohl des Mädchens getan zu haben. Sag, was dir gefällt. Im Radio Rollagio haben sie ein Wort gesagt, das ich komisch fand. Mimetismus. Was bedeutet denn Mimetismus? Nimmt ein anständiges Mädchen sowas in den Mund? Sowas wissen nur Schwule, Männer, die Frauen geworden sind. Verzeih, dass ich Schwule gesagt habe. In den Ohren eines anständigen Mädchens ist das ein Schimpfwort. Ich höre so gern die Minutentropfen der Zeit. So tick, tack, tick, tack, tick, tack. Radio Rologio sagt, es gibt die genaue Uhrzeit. Kultur und Anzeigen. Ich brauche die genaue Uhrzeit nicht. Ich habe selber eine Uhr. Wenn ich daran denke, dass ich als sie hätte geboren werden können. Und warum nicht? Schaudert mich. Und die Tatsache, nicht sie zu sein, kommt mir vor wie feige Flucht. Ich fühle mich schuldig, wie ich schon sagte. Ich habe auch eine wunderschöne Melodie gehört. Ich musste sogar weinen. War es eine Samba? Ich glaube schon. Sie wurde von einem Mann mit Namen Caruso gesungen. Es heißt, er ist schon tot. Die Stimme war so weich, dass schon das Hören wehtat. Die Melodie hieß Una furtiva lacrima. Ich glaube sogar, dass ich diese Melodie singen kann. La, la, la, la. La, la, la, la, la. Ob sie heiraten la, würden? La, la, la, la, ich weiß es noch nicht. La, la, ich weiß la, nur, la, dass sie in gewisser Weise unschuldig la, la, wenig Schatten la, auf den Boden warfen. La, la, du kommst mir vor wie eine Stumme, die singt. Eine Stimme wie von gespaltenem Zuckerrohr. Ich erinnere mich nicht so genau an die Melodie. Warum gibst du dich mit Dingen ab, von denen du nichts verstehst? Außerdem interessiert mich solche Musik nicht. Wenn ich fast alles weiß, was Makkabäa betrifft, so weil ich einmal im Blick eines Mädchens mit gelblicher Hautfarbe das jähe Gefühl von Verlorenheit aufgefangen habe. Was den Paraibaner betrifft, muss ich sein Gesicht fraglos geistig fotografiert haben. Denn wenn man ganz unbefangen und frei von Zwängen aufpasst, sagt das Gesicht fast alles. Das Gesicht ist wichtiger als der Körper, weil das Gesicht zeigt, was der Mensch fühlt. Du hast ein Gesicht, als hättest du etwas gegessen, was dir nicht geschmeckt hat. Ich mag traurige Gesichter nicht. Sieh zu, dass du deinen Gesichtsausdruck änderst. Ich weiß nicht, wie man ein anderes Gesicht macht. Aber ich bin nur im Gesicht traurig. Innen drin bin ich fröhlich. Es tut so gut zu leben, nicht wahr? Klar. Aber gut leben ist etwas für privilegiert. Ich bin einer. Ich sehe zwar mager und schmächtig aus, aber ich bin stark. Ich kann dich mit einem Arm vom Boden hochheben. Willst du es sehen? Nein, nein. Die anderen sehen uns zu und werden über uns herziehen. Nach einem so komischen, dürren Gestell dreht sich niemand um. Ach, so muss es sein, wenn man im Flugzeug fliegt. Ach. Keine Sorge. Es war nur ein leichter Sturz. Er war nun endgültig eingeschnappt und sagte kein Wort mehr. Mehrere Tage suchte er sie nicht auf. Sein Stolz war gekränkt. Aber schließlich kam er doch wieder. Und aus unterschiedlichen Gründen betrachteten sie die Auslagen eines Metzgerladens. Wie das Fleisch wohl schmeckt. Metzger zu sein wäre auch nicht schlecht. Weißt du, was ich im Leben am liebsten möchte? Filmschauspielerin sein. Ich gehe nur an den Tagen ins Kino, an denen der Chef mich auszahlt. Ich gehe nur in Vorstadtkinos, das kommt billiger. Ich bewundere Filmstars. Weißt du, dass Marilyn ganz und gar rosa war? Und deine Farben sind ganz schmutzig. Du hast kein Gesicht und schon gar keinen Körper für eine Filmschauspielerin. Wahrscheinlich hast du recht. Denken war so schwierig. Sie wusste nicht, wie man dachte. Sie wurde sich von Ferne bewusst, dass sie noch nie ein wahres Wort gesprochen hatte. Und Liebe nannte sie nicht Liebe, sondern ich weiß nicht was. Na? Ist er wieder aufgetaucht? Wer? Mein Gott, Makkabäer. Wer wohl? Ja, ist er. Und? Was treibt er so den ganzen Sonntag? Nichts. Nichts? Wir gehen zum Park an der Rua da Jos oder zum Hafen. Hat er dir gezeigt, wo er arbeitet? Nein. Er will Abgeordneter werden, Gloria. Wie findest du das? Dann brauchst du dir ja keinen Job mehr zu suchen. Meinst du? Wenn er dich heiratet? Glaubst du denn, er wird Abgeordneter werden? Woher soll ich das wissen? Ich habe ihn ja nur einmal gesehen. Und das von Weitem. Er sieht ziemlich gut aus, oder? Mit dem schwarzen Haar. Wenn er Politiker werden will, muss er aber nicht nur gut aussehen, sondern vor allem gut reden können. Das kann er. Diese Geschichte kennt keinerlei spezielle Technik, auch keinen Stil. Sie läuft aufs Geratewohl und entwickelt sich, wie sie sich eben entwickelt. In Radio Rologio haben sie gesagt, ein Mann hat ein Buch geschrieben, dass Alice im Wunderland heißt und dass er auch Mathematiker war. Und? Was nützt es, zu viel zu wissen? Der Mannkanal ist voll von Strichmädchen, die zu viel gefragt haben. Wo ist der Mannkanal? In einem üblen Viertel. Du wirst das nicht verstehen, aber ich werde dir was sagen. Es gibt noch billige Frauen. Ich werde für dich nichts mehr ausgeben, verstanden? Hör mal, wusstest du, dass eine Fliege so rasch fliegt, dass sie in 28 Tagen rund um die Welt fliegen würde, wenn sie schnurgerade losflöge? Alles gelogen. Überhaupt nicht. Ich schwöre bei meiner Seele, dass ich das... Da geht Gloria. Gloria? Ach, sie kommt. Hat sie gefärbte Haare? Lichtblond, ja. So ein Zufall. Hallo. Hör mal, Olympico will nicht glauben, was Sie in Radio Rologio gesagt haben. Über die Fliege. Über welche Fliege? Die rund um die Welt fliegt in einem Monat. Und wozu sollte sie das tun? Eben. Ob sie es tut, weiß ich ja nicht. Aber jedenfalls fliegt sie so schnell, dass sie es tun könnte. Das haben Sie gesagt? Ja, und ich kann mich nicht erinnern. Na, siehst du. Ist ja auch egal. Genau. Was interessiert uns dieser Quatsch, den doch niemand nachprüfen kann? Reden wir von etwas anderem. Warum geht ihr nicht mit ins Kino? Ja, gute Idee. Gehen wir ins Kino. Was läuft denn? Irgendwas wird schon laufen. Na, da sieht man wenigstens was. Na gut. Olympico fand in der Tat nicht die geringste Befriedigung darin, mit Makkabäa zu gehen. Ich entdecke das jetzt. Aber als er Gloria sah, fühlte er sofort, dass sie Klasse hatte. Außerdem erfuhr er, war ihr Vater Metzger. Schau, Makkabäa. Schau, was? Mein Gott, nicht schau, um zu sehen, sondern schau, wie wenn man will, dass ein Mensch zuhört. Hörst du? Alles. Doch, alles. Alles? Doch, was denn nun, mein Gott, wenn ich noch überhaupt nichts gesagt habe? Dann sag doch endlich, was du sagen willst. Also schau her. Makkabäa, du bist mir ein Haar in der Suppe. Man isst sie nicht gern. Verzeih, wenn ich dich beleidigt habe, aber ich bin aufrichtig. Bist du beleidigt? Vielleicht sah Olympico, dass Makkabäa keine Rasse hatte. Sie war Ausschussware. Nein. Nein, nein. Ach bitte, ich möchte fort. Sag mir jetzt gleich Adieu. Sie versuchte weiterzuleben, als hätte sie nichts verloren. Was sollte sie denn auch tun? Bist wohl verrückt geworden, Menschenskind. Sich den Mund wie eine Wahnsinnige anzuschmieren. Siehst aus wie eine Soldatendirne. Ich bin Jungfrau. Ich bin keine Soldaten- oder Seemannsdirne. Und was soll dieser Lippenstift? Knallrosa. Mir gefällt er. Ich muss dich was fragen. Tut hässlich sein weh? Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich glaube, es tut ein bisschen weh. Aber ich frage dich, ob es dir weh tut. Ich bin nicht hässlich. Hast du ein Aspirin, Gloria? Warum bittest du mich so oft um ein Aspirin? Ich beklage mich ja nicht, obwohl das ja Geld kostet. Damit ich mir nicht weh tue. Was ist das denn? Du tust dir weh? Ich tue mir die ganze Zeit weh. Wo denn? Drinnen. Ich kann's nicht erklären. Sieh mal, Makkabäa. Olympico gehört mir. Weil er dir im Kino die Hand aufs Knie legt und dich anstarrt wie ein Gespenst? Ich sage, dass er mir gehört, weil meine Kartenlegerin es mir gesagt hat. Und ich muss ihr gehorchen, weil sie ein Medium ist und alles weiß. Und sie sagt, dass mein Freund dir gehört? Sie sagt, dass es ein schwarzhaariger Mann sein wird, der mich heiratet. Ein Mann aus dem Nordosten, der eine große Zukunft vor sich hat. Makkabäa, es gibt eine Menge Männer aus dieser Gegend in Rio. Es gibt eine Menge Männer aus dieser Gegend in Rio. Warum gehst du nicht auch zu ihr und fragst sie? Warum gehst du nicht auch zu ihr und fragst sie um Rat? Makkabäa. Ich brauche keinen Rat. Gloria, Madame Carlotta kann auch bösen Zauber brechen. Sie hat meinem an einem Freitag, Punkt Mitternacht, auf dem Makumba-Kultplatz in São Miguel gebrochen. Man hat auf mir ein schwarzes Schwein geschlachtet. 7 weiße Hühner. Man hat mir die Kleider vom Leib gerissen, die schon ganz blutig waren. Traust du dir das zu? Ich glaube nicht, dass ich Blut sehen kann. Es ist ja nicht dein eigenes. Außerdem hat ja niemand einen Zauber gegen dich gesprochen. Du gehst einfach zu ihr hin und lässt sie die Karten legen. Aber wozu soll das gut sein? Du lernst dein Schicksal kennen, Makkabäer. Du weißt, was auf dich zukommt und was du zu tun hast, damit deine Zukunft sich erfüllt. Vielleicht habe ich gar keine Zukunft. Unsinn. Jeder Mensch hat eine Zukunft. Jeder hat ein Schicksal, das nur ihm allein gehört. Und Madame Carlotta sieht durch dich hindurch und erkennt, was vor dir liegt. Und wenn sie sich irrt? Sie irrt sich nie. Ich kann die Gesellschaft Glorias kaum noch ertragen. Und selbst Makkabäer hat sich von mir entfernt. Ich wusste, dass du zu mir kommen würdest, mein Liebchen. Komm rein, mein Schätzchen. Ich habe gerade eine Kundin im hinteren Zimmer. Warte du hier. Möchtest du ein Kaffeechen, mein Blümchen? Ich glaube nicht, Signora. Dann setz dich, mein Schätzchen, und mach's dir bequem. Ich gehe nur rasch meine Kundin trösten und bin gleich für dich da. Ich weiß nicht mehr, wie diese Geschichte, mit der ich mir hatte Luft machen wollen, weitergeht. Und übernehme keine Verantwortung für das, was in Zukunft geschieht. Hab keine Angst, mein Herzchen. Ich weiß alles und bin jetzt ganz für dich da. Wer auf meiner Seite ist, ist im selben Augenblick auf der Seite von Jesus. Ich bin verrückt nach ihm. Er hat mir immer geholfen. Schau, als ich jünger war, besaß ich genügend Klasse, um ein leichtes Leben zu führen. Und es war tatsächlich leicht, Gott sei Dank. Dann, als ich nicht mehr viel wert war auf dem Markt, hat Jesus es ohne weiteres fertiggebracht, dass ich mich mit einer kleinen Kollegin zusammentun und ein Freudenhaus aufmachen konnte. Interessiert dich, was ich sage? Sehr. Du tust gut daran. Denn ich lüge nicht. Werde auch ein Fan von Jesus. Denn der Retter rettet wirklich. Schau. Die Polizei erlaubt Kartenlegen nicht. Sie glaubt, ich beute die Leute aus. Aber wie ich dir schon gesagt habe, nicht mal die Polizei kommt gegen Jesus an. Hast du bemerkt, dass er mir sogar das Geld für piekfeine Möbel besorgt hat? Ja, Signora. Ach, du findest es auch, nicht wahr? Soweit ich sehe, bist du intelligent. Ausgezeichnet. Denn die Intelligenz hat mich gerettet. Ich war arm. Hatte kaum was zu essen und keine anständigen Kleider. Drum bin ich auf die Straße gegangen. Ich mochte das, weil ich ein sehr liebevoller Mensch bin und alle Männer liebte. Ich hielt mich sehr sauber und steckte mich nicht an. Nur ein einziges Mal bekam ich Syphilis, aber das Penicillin hat mich kuriert. Ich war nachsichtiger als die anderen, weil ich gütig bin und gab schließlich nur, was mir gehörte. Ich hatte einen Mann, den ich wirklich mochte und den ich unterhielt, weil er etwas Besseres war und sich nicht bei der Arbeit verschleißen wollte. Als er dann verschwand, verlustierte ich mich mit Frauen, um nicht zu leiden. Die Liebe der Frauen ist sehr gut. Ich rate sogar dazu, weil du zu zart bist, um die Brutalität der Männer zu ertragen. Und wenn du eine Frau findest, ich sage dir, das ist ein Genuss. Denn die Liebe zwischen Frauen ist viel raffinierter. Hast du die Möglichkeit, eine Frau zu finden? Nein, Signora. Und du machst dich auch gar nicht zurecht. Wer sich nicht schmückt, ist verrückt. Ach, wie ich mich nach dem Revier sehne. Ich habe die beste Zeit des Mankkanals erlebt, als er von echten Herren besucht wurde. Als ich ziemlich dick wurde und mir die Zähne ausfielen, wurde ich Kupplerin. Weißt du, was Kupplerin bedeutet? Ich gebrauche das Wort, weil ich nie Angst vor Wörtern habe. Es gibt Leute, die vor dem Namen der Dinge zurückschrecken. Hast du Angst vor Wörtern, mein Schätzchen? Das habe ich ja, Signora. Doch, dann will ich aufpassen, dass mir kein Schimpfwort daraus wird. Kannst unbesorgt sein. Ich langweile dich mit meinen Geschichten, mein Blümchen, wie? Nein? Hast du Geduld, auf die Karten zu warten? Ja, Signora. Weißt du, mein Schatz, dass Männergeruch gut ist? Er ist gut für die Gesundheit. Hast du schon Männergeruch gerochen? Nein, Signora. Na, wir werden sehen. Zieh zwei Karten aus dem Spiel, mein Blümchen. Ich bin diese Geschichte restlos leid. Und schreibe nur noch, weil ich nichts mehr auf der Welt zu tun habe. Aber, kleine Makkabäer, was führst du für ein grauenhaftes Leben? Möge mein Freund Jesus Mitleid mit dir haben, mein Kindchen. Wie grauenvoll. Deinen Vater und deine Mutter hast du nicht gekannt. Arme Waise und immer die Schläge der Tante. Wie hast du das ausgehalten, mein Herzchen? Und was deine Gegenwart betrifft, auch die ist grauenhaft. Du wirst deine Anstellung verlieren und hast bereits deinen Freund verloren. Armes, kleines, dummes. Wenn du es nicht kannst, brauchst du die Sprechstunde nicht zu bezahlen. Ich bin eine wohlsituierte Madame. Nein, nein. Ich kann zahlen. Bestimmt. Zieh noch eine aus der Mitte. Makkabäer. Ich habe eine große Nachricht für dich. Hör gut zu, meine Blüte. Es ist etwas sehr Ernstes und sehr Frohes. Dein Leben wird sich vollständig verändern. Und ich sage dir noch mehr, es wird sich in dem Augenblick verändern, in dem du mein Haus verlässt. Du wirst dich als eine gänzlich andere fühlen. Kennst du irgendeinen Fremden? Nein, Signora. Du wirst ihn aber kennenlernen. Er ist eher blond und hat blaue oder grüne oder kastanienbraune oder schwarze Augen. Mein Gott, jetzt sehe ich. Und obgleich ich es nicht sehr genau sehe, höre ich doch auch die Stimme meines Führers. Dieser Ausländer scheint Hans zu heißen. Und der wird dich heiraten. Er hat sehr viel Geld. Alle Gringos sind reich. Wenn ich mich nicht täusche, und ich täusche mich nie, wird er dir viel Liebe schenken. Mein Stiefkindchen, du wirst dich in Samt und Seide kleiden und sogar einen Pelzmantel geschenkt bekommen. Einen Pelzmantel braucht man bei der Hitze in Rio nicht. Ach, du kriegst ihn ja auch nur, um dich schick zu machen. Seit langem lege ich keine so guten Karten mehr. Ich bin immer aufrichtig. Das glaube ich, Signora. Hast du das Mädchen gesehen, das vor dir da war? Ja, Signora. Hast du ihre roten Augen gesehen? Sie hat geweint. Herzzerreißend. Ich habe ihr in aller Offenheit gesagt, dass sie überfahren werden wird. Du siehst also, ich bin immer ehrlich. Und wenn du es nicht kannst, brauchst du nicht zu zahlen. Komm und zahle mich erst, wenn alles eingetreten ist. Ich irre mich nie. Nein, ich zahle jetzt. Sie haben alles so genau getroffen. Sie sind so... Und was soll ich anstellen, um mehr Haar zu bekommen? Du verlangst zu viel. Aber schon gut. Wasch deine Haare mit Aristolino-Seife. Benütze keine Kernseife. Für diesen Rat nehme ich nichts. Und nun gehst du und begegnest einem wunderbaren Schicksal. Ich habe besonders viel Zeit auf dich verwendet, mein Engelchen. Aber es hat sich gelohnt. Schwankend verließ sie das Haus der Kartenlegerin. Ein wenig benommen, da ihr Leben da schon ein anderes war. Und zwar durch Wörter verändert. Seit Moses weiß man, dass das Wort göttlich ist. Sogar um die Straße zu überqueren, war sie schon eine andere. Ein zukunftsschwangerer Mensch. So, wie es ein Todesurteil gibt, hatte die Kartenlegerin ihr ein Lebensurteil verkündet. Alles war plötzlich so viel und so umfassend, dass ihr nach Weinen zumute war. Aber sie weinte nicht. Ihre Augen funkelten wie die sterbende Sonne. Dann, als sie vom Gehsteig hinuntergingen, um die Straße zu überqueren, flüsterte das Schicksal geschwind und gierig: Jetzt, in dieser Sekunde, bin ich an der Reihe. Ich könnte noch umkehren zu den vergangenen Minuten und fröhlich an der Stelle neu beginnen, da Makkabäer auf dem Gehsteig stand. Doch hängt es nicht von mir ab zu sagen, ob der blondierte Ausländer sie anblickt. Aber noch im Fallen hatte Makkabäer Zeit genug, um festzustellen, dass Madame Carlottas Vorhersagen sich in gewisser Weise zu erfüllen begannen. Denn das Auto war in der Tat hochluxuriös. Gottlob habe ich wenigstens nicht vom Tod gesprochen. Und ich werde es auch nicht tun. Nur von einem Verkehrsunfall. Nur ein Unfall. Nur ein Unfall. Das Schicksal hatte für sie eine Sackgasse im Dunkel einer Gosse gewählt. Liebt sie? Ich glaube ja. Wie ein Huhn mit schlecht durchschnittener Kehle, das Blut tropfend und verstört herumläuft. Nur, dass das Huhn fortläuft, wie man vor dem Schmerz fortläuft, mit angstvollem Gackern. Während Makkabäer stumm kämpfte. Ich will alles tun, damit sie nicht stirbt. Doch groß ist der Wunsch, sie einzuschläfern. Und mich selbst schlafen zu legen. Ich frage, ist jede Geschichte, die je auf der Welt geschrieben wurde, eine Geschichte der Leiden? Martha Maria Stella, De Mata Alma, Adressantenlöwe, Felix Hülle. Wird Makkabäer womöglich sterben? Wie kann ich das wissen? Nicht einmal die dort versammelten Leute wussten es. Obgleich ein Nachbar für alle Fälle eine brennende Kerze neben den Körper gestellt hatte. Der Luxus der üppigen Flamme schien ein Gloria zu singen. Ist das ein Melodrama? Ich weiß jedenfalls, dass das Melodrama der Gipfel ihres Lebens war. Alle Leben sind eine Kunst und ihres neigte zum großen Weinen, so hemmungslos wie Regen und Blitz. Sit Lausio Patri, Sumo Christo et Spiritu Sancto, Honor Tribus. Amen. Erst jetzt begreife ich. Und erst jetzt dämmert mir der geheime Sinn. Die Geige ist ein Zeichen. Ich weiß, dass wenn ich sterbe, ich die Geige dieses Mannes hören und um Musik bitten werde. Um Musik. Um Musik. Und was sehe ich jetzt? Und was erschreckt mich? Ich sehe, dass sie etwas Blut gespuckt hat. Ungeheurer Kampf. Endlich trifft Innerstes auf Innerstes. Und dann? Ja, das war die Art, wie ich verkünden wollte, dass Makkabäer gestorben ist. Der Fürst der Finsternis hatte gesiegt. Was war die Wahrheit meiner Makka? Man braucht nur die Wahrheit zu entdecken und schon ist sie nicht mehr. Der Augenblick ist vorüber. Ich frage, was ist sie? Antwort, sie ist nicht. Endlich war sie sich und uns los. Erschreckt nicht. Sterben ist ein Augenblick. Er geht rasch vorüber. Ich weiß es, weil ich gerade mit dem Mädchen gestorben bin. Verzeiht mir diesen Tod. Und jetzt? Jetzt bleibt mir nichts, als eine Zigarette anzuzünden. Und nach Hause zu gehen. Mein Gott, erst jetzt habe ich mich daran erinnert, dass man stirbt. Aber ich auch? Nicht zu vergessen, dass einstweilen Erdbeerzeit ist. Die Sternstunde von Clarice Lispector. In der Übersetzung von Kurt Meyer-Klasson. Hörspielbearbeitung Ursula Ruppel. Makkabäer Verena von Beer. Rodrigo S.M. Gregor Hansen. Senior Raimundo Hubertus Bengsch. Gloria Nina Franocek. Olympico Heino Ferch. Madame Carlotta, Elfriede Irrall. Die Geige, Daniel Friedrichs. Technik, Angelika Hagen und Holger König. Regieassistenz, Milena Meitz. Regie, Marguerite Gâteau. Sie hörten eine Produktion des Sender Freies Berlin mit dem Südwestfunk und dem Norddeutschen Rundfunk.